Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Öffentliche Diskussionen, ein Thema, was man selber setzt. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Ja, ich bin Sandra, hallo. Sandra, ja, herzlich willkommen, Sandra. Worüber sprechen wir? Ja, ich hatte ja hier gerade auf der Leiste so ein paar interessante Dinge gesehen und da waren jetzt so ein paar bei. Genau, also was, ja, das ist für mich gerade auch so ein bisschen viel. Ich habe halt sehr viele Ideen jetzt, diesmal strukturieren. Welches hat dich am meisten gepackt oder ausgestochen? Ja, also auch das halt mit den religiösen Symbolen bei Lehrern und sowas. Ah, okay, ja. Ja, besonders Thema. Ja, ich finde schon, dass das erlaubt sein sollte, weil Lehrer ja generell im Kontext halt auch immer nicht ihre eigene Meinung lehren sollen. Lehrer sollen ja generell sich halt auch immer so, ja, ihre eigene Meinung zurückhalten im Lehrplan. Und da finde ich, warum sollten sie ja nicht auch ihre religiösen Symbole tragen? Ich meine, in vielen Schulen, in Bayern ist zum Beispiel auch ein Kreuz irgendwie gang und gäbe. So, da verstehe ich nicht, warum dann nicht eine Muslima ein Kopftuch tragen darf oder ein jüdischer Lehrer eine Kippa oder so. Gerade ist das ja auch ein Punkt, wo man halt Vorurteile abbauen kann. Man kann begegnen, man kann außerhalb des Unterrichts drüber reden oder auch mal im Unterricht eine Einheit dazu einbauen und halt auch gerade Lehrer oder Lehrerinnen dann halt auch eben dazu was sagen oder halt auch erzählen und halt einen verschiedenen Einblick und Perspektive geben. Und ich glaube, das ist gerade wichtig bei der aktuellen Spaltung in der Gesellschaft, auch gerade da halt irgendwie, ja, gegenzuwirken, gerade halt, wenn Leute in den Schulen halt, da begegnen sich viele Individuen, da begegnen sich viele aus vielen verschiedenen Gruppen und Bereichen. Und ich glaube, da ist am besten, wenn man anfängt, halt klar zu machen, jeder Mensch ist Mensch, so. Und das ist egal, ob jetzt Religion oder welcher Hintergrund auch immer, ob man aus einem anderen Land kommt oder ja, ganz egal, dass es immer noch ein Mensch ist, der dahinter steht. Okay, das heißt, es sind so, also verschiedene Gründe dafür sozusagen. Ja. Also einmal diese Gewöhnung da dran steht oder Kontakt dazu, eine Gelegenheit aufnehmen, so verschiedenen Religionen in Kontakt zu kommen. Auch sowas wie nicht verstellen oder halt als Mensch als der Mensch auftreten können, der man ist. Mhm. Ich schätze mal, also ich bin grundsätzlich ähnlicher Meinung als du, wie du, aber mir schien, also ich schätze mal, ein typisches Gegenargument ist schon ein bisschen in deiner Eröffnung enthalten gewesen. Halt dieses von Lehrer sollen sich im Kontext der Schule zurücknehmen und nicht die eigene Meinung verbreiten und so weiter. Genau. Ich schätze mal, einige Leute würden das als Teil davon sehen. Sozusagen. Also wenn man sozusagen mit einem religiösen Symbol auftritt, dann repräsentiert man die ja sozusagen. Also ich schätze mal, das ist eine Sorge oder ein Einwand. Ja, also aber was sind die Kreuze in der Schule? Es ist ja nichts anderes. Ich glaube, in Hamburg in der Schule verbunden. Ja, aber in Bayern zum Beispiel so. Und das heißt immer, Lehrer dürfen halt keine Religion. Ja, aber warum sind denn Kreuze in Schulen? Das macht ja gar keinen Sinn. Und es geht mir halt nicht darum, dass die Lehrer dann halt auch explizit darüber reden, sondern es geht mir halt einfach darum, dass es, wenn es von den Schülern das Interesse kommt, dann nur Thema ist. Dass der Lehrer oder die Lehrerin halt das gar nicht zum Thema macht, sondern dass es einfach ganz normal ist. Und genau. Genau, also was mich da interessiert, also ganz kurz gesagt, das bayerische Konzept, dem kann ich überhaupt nicht abgewinnen. Nee. So, also, aber das liegt halt daran, also das ist, also ich glaube, es ist für mich relativ offensichtlich, dass man in einer freien Gesellschaft mit Religionsfreiheit und so weiter Religion gleich behandeln sollte, sozusagen. Also wenn es jetzt nicht irgendwie um eine Sekte geht oder massenfeindlich ist oder so. Das heißt, Kreuze aufhängen, aber keine Kopftücher erlauben, ist für mich keine interessante Perspektive, weil sie scheint mir nur daraus herzurühren, dass man halt eine Meinung dazu hat, was die richtige Religion ist und das sozusagen innerhalb des Schulsystems übersetzen möchte. Und das, glaube ich, ist nicht zeitgemäß. Ja. Aber natürlich, also zwei interessante Perspektiven wären natürlich einerseits zulassen, so, ne? Der eine hat ein Kreuz dabei, der andere hat ein Kopftuch, wie auch immer. Und die andere Perspektive ist natürlich zu sagen, man lässt beides nicht zu. Ich meine, also zumindest mal was an und wenn der Kreuz hängt und so weiter, ich glaube zum Beispiel in Hamburg ist es eben mittlerweile verboten, dass dann, ich weiß nicht, bei Lehrern hatten sich nochmal irgendwas geändert. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die aktuelle Regelung in Hamburg ist zu Symbolen bei Lehrern. Aber zumindest sozusagen für die Schule selber, ob man da was aufhängt oder so, sind Kreuze zu meiner Schulzeit, glaube ich, schon verboten worden. Ja. Das heißt, das wäre sozusagen die eine alternative Perspektive wäre halt zu sagen, wir lassen alles nicht zu, sondern wir halten Religion aus der Schule raus. Das finde ich aber nicht korrekt. Ganz einfach halt auch, weil in der Schule jeder auch ein Individuum, jeder Schüler hat ja auch eine eigene Religion oder gar keine. Und ich finde, das sollte die Lehrkraft ebenfalls repräsentieren, weil die Schüler sind ja auch Teil der Gesellschaft. Und auch die Lehrerschaft sollte das halt irgendwie widerspiegeln, dass halt jeder in der Gesellschaft immer noch ein Individuum ist, ein selber Denkendes. Und es geht mir halt in dem Sinne ja auch nicht darum, so gerade weil die Lehrkräfte halt nur sich neutral verhalten, sondern dass die Lehrkräfte über ihre Religion reden. Das tut ja auch kein christlicher Lehrer. Warum sollten das jetzt muslimische oder jüdische Lehrer tun? Sondern es geht mir halt einfach darum, dass wenn die Schüler Fragen haben, man sie so einfacher abbauen kann, weil es ist eine Lehrperson, zu der man vielleicht auch Vertrauen hat. Und die kann einem dann auch diese Vorurteile oder diese falschen Vorstellungen halt auch ein bisschen mehr nehmen, indem sie halt auch im privaten Rahmen, also nach dem Unterricht, nach dem Schulschluss halt irgendwie mal halt sagt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr nach dem Unterricht zu mir kommen, wenn da vielleicht im Unterricht auch irgendwie Fragen aufkamen. Aber dass die lehrende Person natürlich im Unterricht jetzt nicht explizit darüber redet oder dass, so, es soll ja nicht halt geworben werden, aber es tut ja auch kein christlicher Lehrer. Also verstehe ich halt immer diese Unterscheidung nicht, als würden halt muslimische oder jüdische Lehrer darauf abzielen, halt zu werben. So. Das tut keiner. Und das ist halt, weswegen ich das nicht verstehe. So. Und ich bin ja selber auch in Hamburg groß geworden. So. Ich kenne das, dass Frauen um mich herum halt auch mit Kopftüchern geworfen. Als kleines Kind dachte ich immer, oh, das ist voll hübsch, oh, das Outfit sieht voll toll aus. Ich habe mir halt gar nicht gewusst, dass da ein Hintergrund ist. Ich dachte halt immer nur, oh, es sieht voll hübsch aus. Oh, gehe ich vielleicht mal hin und frage, wo sie ihr Kopftuch gekauft hat, weil ich es einfach hübsch fand, so das Gesamtoutfit. Ja, klar. Und wir hatten dann im Kindergarten auch eine Muslima als Praktikantin. Und das war für uns damals, ich war 3 oder 4 Jahre alt, das war für uns ja ganz neu. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir sie halt nicht gefragt haben, warum hast du immer lange Sachen an? Es ist doch warm, warum trägst du? Und sie hat uns das auch ganz offen und einfach erklärt und dann war es so deswegen. Und dann war es gar kein Thema mehr. So, und ja. Das war halt auch eben keine Berührungspunkte, wo ich dann danach Angst hatte oder irgendwie Vorteile. So, weil sie war nett, wir mochten sie, sie war freundlich. So. Und das hat irgendwie auch so mein Bild irgendwie geprägt. So einfach, ich hatte keine schlechte Erfahrung, ich hatte keine Und du bist auch nicht konvertiert dann. Genau, so, ne? Das ist halt, ich wurde sowieso immer von meinen Eltern halt weltoffen und Respekt gegen anderen immer erzogen. Das hat sie halt auch durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe halt auch, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, komischerweise überwiegend mit Deutschen. Also wenn welche unfreundlich oder respektlos zu mir waren, dann komischerweise irgendwie immer Deutsche, überwiegend zumindest so. Und ich sehe halt auch da immer jeden Menschen als Individuum. Ich wollte immer viel reisen, um halt auch Menschen kennenzulernen, verschiedene Kulturen. Das ist halt irgendwie auch mit da reingeflossen, so meine Ansichten halt. Weil ich halt immer die Menschen dahinter auch verstehen möchte und auch ihre Seite kennen, um selber auch keine Vorteile zu haben. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch so ein Punkt, wenn man das in Schulen halt auch irgendwie anfängt, gleichzusetzen, dass halt jeder ein Individuum ist mit eigener Meinung, eigenem Denken. Aber das heißt nicht, nur weil jetzt eine muslimische Lehrkraft da irgendwie ist, dass gleich alle konvertieren werden. Ja, wahrscheinlich, ja. Du hast nicht die verschiedenen Dinge da, also wenn du sagst, es ist wichtig, die Lehrer als Individuum zu zeigen, sozusagen, du findest es aber schon richtig, wenn Lehrer im Unterricht ihre Meinung nicht weitergeben. Genau. Also das wäre ja ein interessanter Punkt, wo da die Unterscheidung liegt. Genau, also ich meine jetzt halt vom Kleidungsstil, also natürlich keine radikalen Symboliken oder so, auf gar keinen Fall. Aber halt, dass man sich halt an den Lehrplan hält, dass man seine eigene Meinung zurückstellt, weil halt auch jeder Schüler natürlich selbst denken soll und da nicht beeinflusst werden soll. Dass man halt für alles, alle Fakten einfach auf den Tisch legt und jeder Schüler halt auch selber lernt, sich Fakten zu erarbeiten, zu wissen, wie checke ich Fakten und nicht von der Lehrkraft eine Meinung eingebläut bekommt. Das auf gar keinen Fall. Ja, weil natürlich eine Lehrkraft tritt ja mit einer gewissen Autorität auf. Genau. Also als Lehrkraft hat man ja eine gewisse Position. Man gibt ja nicht nur... Das müsste ich vielleicht auch ein bisschen verändern, aber man ist ja nicht nur da, um den Kindern Skills beizubringen, sondern vermittelt ja Wissen sozusagen. Genau, also genau. Wenn man das da in dem Kontext äußert, dann steht das erstmal so. Das ist ein Anspruch. Das wäre für dich sozusagen die Unterscheidung. Das ist eine andere Sache. Wenn ihr mir im Unterricht vermitteln würde, das hier ist die richtige Religion. Nein, auf gar keinen Fall. Wäre das was ganz anderes, als wenn jemand sozusagen, meinetwegen, religiöses Symbol, ein Kreuz trägt oder einen Kopftuch trägt. Oder eine Kippe halt, oder wie auch immer. Alles, ja, so. Genau. Also das, weil so über das ist der Unterschied, wie man das sozusagen als Schüler verarbeitet, weil halt das ein anderes Statement ist sozusagen, weil also was mich daran nur interessiert ist, weil letztendlich, ich meine, man drückt ja sozusagen auch dadurch die einen eigenen Glauben haben. Deswegen ist es ja ein religiöses Symbol sozusagen. Und ich meine, in irgendeinem Sinne beinhaltet das ja schon die Aussage, das hier ist meiner Meinung nach die richtige Religion, schätze ich. Also, kommt dann die individuelle Überzeugung. Genau, auch die individuelle Überzeugung. Und ich sag mal, ich habe jetzt in dem Sinne keinen speziellen Glauben, aber ich sag nicht, kein Glaube ist richtig oder alle Gläubige sind falsch. Und ich sag mal, für jeden muss es selber sich richtig anfühlen, die Überzeugung muss richtig sein. Und wenn man halt auch, Religion hat natürlich auch positive Aspekte, und wenn man halt eben sich darauf halt auch irgendwie einigt, dass halt auch eben das Positive halt immer beachtet werden soll, nicht immer nur, was hat jede Religion verbockt, so, ja, jeder Mensch hat alles verbockt. Also, das ist so, nur weil jemand gläubig ist, ist ja nicht, dass da irgendwie nur negative Aspekte sind, sondern der Glaube kann ja auch Menschen eben dazu befähigen, was Gutes zu tun und halt in seinen Überzeugungen. Und ich finde halt auch, dass man lernen sollte, jede Religion halt auch zu akzeptieren und jeden Menschen, der glaubt, auch zu akzeptieren, dass er glaubt, dass es dadurch nicht unbedingt ein schlechterer Mensch ist. Es ist nur schlecht, wenn die Religion halt zum falschen, antimoralischen Handeln irgendwie verleitet oder auch dazu verleitet, Menschen weh zu tun. Das finde ich absolut schrecklich. Aber es kann ja halt auch eben karitative Sachen oder halt auch Zusammenhalt dadurch gefördert werden. Und das ist halt, ja, das ist ja was Gutes in dem Sinne. Und wie gesagt, ich finde halt wichtig so, dass Menschen halt immer als Individuum wahrgenommen werden. Und wenn jemand eine Religion hat, ja, dann ist es für ihn vielleicht richtig. Aber es heißt ja auch nicht, dass die Person denkt, dass nur seine Religion wichtig ist oder richtig ist. Und so. Ja, genau. Ja, das ist interessant, weil das war natürlich der Gedanke, den ich hatte, wenn jemand da vorne steht und an die Tafel schreibt, das ist die richtige Religion, oder halt etwas trägt, was klar macht, dass für die Person das ist. Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel Schülerinnen, die halt mit Kopftuch ab... Also ich weiß ja, bei dem Islam ist ja halt so, dass Kopftuch eigentlich so generell nach der Pubertät halt eigentlich gängig ist. Ich weiß, dass es da bei Muslimen halt auch wieder Unterschiede gibt, aber so was ich mal von einer Muslime erklärt bekommen habe, ist gängig eigentlich nach der Pubertät. So, und dann sind ja auch Mädchen mit 16, 17, 18 in der Schule, die Kopftuch tragen so. Die tragen es ja auch und gehen ja trotzdem zum Unterricht so. Ja, auf jeden Fall. Ich schätze mal, da wäre der Unterschied natürlich die Stellung, die man im Schulsystem einnimmt und die Autorität mit der man auch. Ja, aber warum dürfen sie dann halt eigentlich sehen, dass eine Lehrerin dann einen Kopftuch kriegt? Weil es ist doch für sie halt einfach das Zeichen, sie gehören, also es wird gesehen, sie gehören ja auch zur Gesellschaft und ihnen wird auch wichtige Aufgaben anvertraut. Es kann ja auch ein Vorbild sein für die Schülerin. Und dass sie sich selber finden und sich selber verwirklichen, was ja auch wichtig ist. Schüler sollen ja halt auch durch die Lehrkräfte irgendwie was mitbekommen, dass sie sich selbst vertrauen, dass sie an sich glauben, dass sie sich verwirklichen können. Und das ist ja egal, welcher Religion. Es geht halt um die Werte, die vermittelt werden. Und wenn die halt menschlich sind, wenn die halt weltoffen und Respekt und Anstand vermitteln, dann sehe ich doch die Religion nicht da als hinderlich, warum der Lehrer oder die Lehrerin dort nicht lehren sollte. Ja, ja, genau. Also nicht lernen, also ohne Symbol lernen müssen sie es. Genau, also einfach ihr Wissen vermitteln sollen. Also was sie halt gelernt haben an der Uni, dann halt vermitteln. So, dass, da sehe ich kein Hindernis, warum da die Religion jetzt ein Ablehnungsgrund sein soll. Das verstehe ich nicht. Also, ja, aber ist das nicht eine andere Frage? Obwohl, vielleicht nicht. Ne? Ja, wenn Muslime mit Kopftuch nicht lehren dürfen, dann ist ja gleich schon so... dürfen sie ja, so wenn es für ihre Überzeugung aber steht, weil es gibt ja auch verschiedene Gründe, warum eine Muslima ein Kopftuch trägt. Ja. Ich habe ja auch von bis schon kennengelernt, ja. Ich habe mich auch mit einigen schon unterhalten. Ja. Und da sind ja verschiedenste Überzeugungsgründe hinter, ja. Und deswegen ist es für viele halt auch so schwierig, dann irgendwie so, ja, sie haben sich jetzt an der Uni beworben, sie haben jetzt Lehramt studiert und kriegen aber keine Stelle. Aber ihre Überzeugungen sind halt nicht Thema, ihre Überzeugungen zählen halt nicht, sie werden halt abgestempelt, weil sie ein Kopftuch tragen. So, das finde ich nicht richtig. Mhm. So, dass auch wieder, die Religion wird über den Menschen dahinter gestellt. Das finde ich schwierig. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt davon, weil es ja, also, es ist eine andere Art von Einschränkung, eine andere Art von Forderung, ein religiöses Symbol abzulegen. Manche Religionen, also im Christentum, so wie das jetzt mittlerweile gelebt wird, gibt es sowas, glaube ich, sehr selten. Wenn überhaupt, dass jemand quasi sich verpflichtet fühlt. Also die Kreuzkette oder einen Rosenkranz immer vielleicht. Aber wahrscheinlich, ja, aber die kann man ja einfacher wegstecken. Genau, das ist halt eben, was ich halt eben so ein bisschen unfair finde. So eine Kette kannst du halt einfach unter das Hemd stecken. Ja, Kopftuch nicht. Ja, selbst die Kette, gibt es christliche Strömungen, die sagen, du musst diese Kette tragen? Ich glaube ja nicht mal so, aber es gibt vielleicht alles. Es gibt ja aber auch Muslime oder auch Muslime, die keinen Kopftuch tragen, trotzdem überzeugt ihre, das ist ja jedem selber überlassen. Ja. So, genau. Und das finde ich halt eben das Schwierige, Wenn man aber sagt, wir akzeptieren hier nur Muslime ohne Kopftuch oder ne, jüdischer Lehrer darf keine Kippa tragen, so, warum denn nicht? Ja, ja genau, es ist halt eine sehr starke also, Forderung sozusagen. So, halt ich finde das eher wichtig, wenn man in einem Einstellungsgespräch da merkt, okay, die Überzeugungen passen vielleicht nicht zur Schule. Ja. Oder man gerade dann merkt, so die Überzeugungen vertreten das Bild der Schule komplett, dann ist es doch egal. Und es sollte letztendlich, also rein theoretisch sollte ja das natürlich, es ist gut, wenn ein Lehrer Überzeugungen hat, die irgendwie ins Schulsystem passen und so. Aber ich meine, letztendlich ist ja entscheidend, was im Unterricht passiert. Genau, aber ich meine halt so Werte wie Weltoffenheit. Ich war auf einer UNESCO-Projektschule, da geht's halt viel um Menschenrechte, da geht's um Weltoffenheit, Respekt und Toleranz. Und da geht halt kein Lehrer, der es nicht akzeptiert. So, ja. So, und das ist halt jetzt, gibt ja halt spezielle Schulen, die das halt auch nochmal intensiver leben, die es halt nochmal mehr leben. Und da finde ich, ja, dann ist doch gerade richtig, solche Lehrer dort einzustellen, die halt Weltoffenheit lehren. Und dann ist doch auch wieder, wenn man dann sagt, ja, aber du hast einen Kopftuch oder du hast eine Kippa, dann ist es doch komplett wieder hintenrum die Schule selber verratend eigentlich von der einstellenden Lehrkraft. Ja, irgendwie schon, ne? Man fordert was. Wir wollen die Weltoffenheit unterrichten, aber bitte nicht. So, das meine ich halt. So, es ist so ein Widerspruch einfach an sich. Und deswegen finde ich halt einfach, gerade als Schule eine Begegnungsstätte sein soll, wo halt alles auch besser offener erklärt werden kann. Mhm. Wenn man dann halt auch sagt, man kann nochmal eine AG nachmittags anbieten oder einen Workshop, wo es sich dann speziell drum dreht, das wird ja aber auch dann von der Schule abgesegnet. Ja, klar. Dann kann man es ja machen, wenn halt irgendwie Interessen da sind. Aber dann kann man zum Beispiel eine Religions-AG machen, wo man halt zu jeder Religion, die es gibt, die 5 Weltreligionen, vielleicht noch kleinere Abspaltungen oder so. Ja, Religionsunterricht gibt es auch. Ja, aber es ist ja auch immer nur christlich. Also wir haben selber... Ich habe selber in der Grundschule nur ganz, ganz kurz andere Weltreligionen behandelt, aber auch nur so lieblos abgefrühstückt. Jede Gruppe hat ein Thema, eine Weltreligion bekommen und das war's. Wer wurde dazu nicht gemacht? So. Ah ja, da kann man auf jeden Fall dran arbeiten. So, genau, aber ich finde generell so auch, wenn Religionsunterricht, dann sollte es halt aber auch jede Religion mit einbeziehen. Dann nicht ein oder halt es in eine AG verlagern, wo man freiwillig dran teilnimmt. Religionsunterricht auch nicht Christen. Genau, und deswegen sehe ich halt auch so, dann kann man aber auch gleich sagen, okay, dann darf aber auch jede Lehrkraft ihr religiöses Symbol tragen, wenn sie es möchte. Wenn halt aber auch Religion kein Thema im Unterricht ist, so dann ist es ja aber auch egal. Und soweit ich das verstanden habe, ist also sozusagen der Unterschied, oder ein religiöses Symbol tragen ist ja nicht das Gleiche, wie zu sagen, das hier ist die richtige Religion. Nein, absolut nicht. Es steht nicht fest, welche Aussage man damit trifft. Und es ist sozusagen der Raum der Aussagen, die man damit vielleicht trifft, gehen halt von... Das ist keine Ahnung, vielleicht nur, dass ich bin so aufgewachsen oder so. Es gibt ja auch Leute, glaube ich, die halt, wo das, also kultureller Kontext ist ja auch noch eine Sache, die mit reinspielt sozusagen und gar nicht, vielleicht manche Leute tragen, glaube ich, Kopftuch oder sonst was, religiöse Symbole generell. Das ist ja auch gar nicht auf Muslime versteift, es gibt ja andere auch. Mhm. Und machen das sozusagen eher aus kulturellem Kontext oder halt Stil oder sonst was, weil es halt reinpasst und gar nicht aus starker religiöser Überzeugung unbedingt. Genau. Also ich habe halt auch mich mal mit einer Muslima unterhalten, die zum Beispiel sagte, sie trägt halt ihr Kopftuch gegen den Rat ihrer Eltern. Also ihre Mutter hat auch keins getragen, ihr Vater hat ihr auch davon abgeraten, wegen den Vorurteilen, die sie damit noch an sich heften lässt. Und sie sagte, sie macht das aber, weil sie es möchte, weil es für sie halt irgendwie auch ein Gefühl selber ist von eigener Entscheidungskraft, eigener Überzeugung. Aber halt auch, ja, zum Teil ihrer Religion halt damit ein Platz in ihrem Leben gibt, obwohl sie auch gleichzeitig gesagt hat, so sie sieht aber auch bei ihren Eltern, dass es nicht sein muss, aber es ist halt für sie irgendwie, ja, sie möchte das und wenn sie es irgendwann nicht mehr möchte, möchte sie es vielleicht irgendwann nicht mehr. Ihrem Freund ist das auch egal, so ihrem Verlobten damals und das durfte sie halt für sich einfach frei entscheiden und das hat sie für sich frei entschieden, sogar gegen den Rat ihrer Eltern sich für Kopftuch entschieden. Und dann finde ich halt immer schwierig, dann solche Menschen auszuschließen, die halt mehr darin sehen als nur irgendwie ein religiöses Symbol, weil man davon einfach ausgeht. So, aber es zeigt auch wieder die Ignoranz der anderen Seite, so sich gar nicht damit beschäftigen wollen, gar nicht in den Austausch gehen, in den Diskurs oder halt kennenlernen der anderen Menschen, die halt da vielleicht was anderes mit verbinden. Und das finde ich halt so schade. Das wäre dann vielleicht sozusagen eine sinnvolle Grenzziehung. Man könnte halt sowas auch sagen wie, ich weiß gar nicht, wie verbreitet sowas ist, vielleicht bei einzelnen Sekten oder so. Wenn es ein Symbol gäbe oder gibt, was sozusagen eindeutig mit einer starken Forderung, mit einem starken Geltungsanspruch dieser Religion verbunden ist, dieser Strömung oder so. Ja, also. Ich meine, ich denke jetzt an irgendwelche Sektensymbole oder so. Ja. Also wirklich religiöse Gemeinschaften, wo man klar sagen kann, der Grundtonus ist hier nicht, es gibt kein Spektrum von Aussagen, die damit vielleicht getroffen werden können, sondern steht eine sehr konkrete Aussage. Ja, so wie bei extremistischen Symbolen. Genau, halt genau, sowas, ne? Genau. Wo halt klar ist, okay, hier steht ein Geltungsanspruch, hier ist nicht, vielleicht ist das gemeint, vielleicht ist das kultureller Kontext, vielleicht ist das, sondern hier ist ganz klar. Genau, das sollte gesagt, halt absolut nicht sein, das sollte nicht, das gehört sich nicht. Und wie gesagt, ich finde halt auch, dass man den Schülern das selber denken halt auch zutrauen muss. Und dementsprechend ist es halt wichtig, ihnen auch die Möglichkeit geben, sich eine eigene Meinung zu bilden, indem sie verschiedene Seiten und Fakten kennenlernen, halt auch solche Austausche, solche Diskurse halt auch möglich zu machen. Aber halt auch in einem, ja, respektvollen, friedlichen Rahmen, halt auch andere Seiten und Meinungen kennenzulernen, um halt auch mal die Perspektive zu wechseln, um halt zu sehen, ja, wie sieht die Person denn das aus ihrer Perspektive? Warum sieht sie das so? Warum denkt sie das so? Dadurch kann man halt viel mehr verstehen und das Gegenüber halt auch besser kennen und einschätzen lernen. Und ich finde das halt auch gerade in dem Sinne, ja, dass das dann halt Lehrkräfte als Individuum dann zeigen, ja, ich habe zwar jetzt religiöses Symbol, aber es spielt jetzt gerade gar keine Rolle. Es geht hier um euch, um das, was ich euch lehren möchte. Meine Religion ist hier gerade überhaupt nicht das Thema. Ja. Und wenn halt Interesse besteht, dann wie gesagt eine Religions-AG, wo man das halt ausarbeiten kann, wo man dann solche Themen bearbeiten kann oder wie auch immer. Aber halt eben nicht im Speziellen jetzt sagt so, nur weil ich das trage, ist es die einzige Richtige. Wie gesagt, das hat im Unterricht ja nichts zu suchen. Sondern einfach nur die Kompetenz der Lehrkräfte, halt die Menschen da zu erziehen oder die Schüler dort zu erziehen, zu eigenständigen Menschen. Mhm. Ich hatte gerade nur noch den Gedanken, ich weiß gar nicht genau, wie das bei politischen Symbolen und sowas, dürfen Lehrer so etwas? Ich glaube auch nicht. Und das finde ich halt in dem Rahmen auch gut. Weil wie gesagt, es soll halt auch die eigene Meinung von den Lehrkräften zurückgehalten werden. Wo ich halt aber eine Grenze ziehe, ist wirklich, wenn halt irgendwie Ausgrenzung, das diskriminierendes Verhalten auch unter den Schülern aufkommt, dass die Lehrkraft sich dann halt auch klar bekennt dazu, dass das nicht geht. Dass Diskriminierung nicht zu dulden ist, dass Extremismus in keinster Weise zu dulden ist. So, weil das halt menschlich ist. Hatte ich jetzt, also wie siehst du das bei politischen Symbolen bei Lehrern? Ich weiß nicht, genau, also ich finde, das sollte da auch keine in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Weil das also sie sollten es tragen dürfen? Nee, also oder, das... Oder nicht? Genau, weil das halt, das ist ja ein direktes Statement, das ist eine direkte Bekennung. Und das kann ja in jeder Art und Weise eine Beeinflussung halt darstellen. Und es ist mir jetzt so in dem Sinne, wo ich sage, ja, alles Rechtsextreme, gar nicht, absolut nicht. Ich sage aber halt auch Parteien wie SPD oder Grüne, Linke, whatever, halt auch nicht, weil es halt einfach zu unnötigen Diskussionen führt mit Eltern oder anderen Lehrkräften oder so. Das muss man nicht machen. Man sollte dann halt auch gleich handeln für alles, in dem Sinne, was politische Symbolik angeht. Man sollte da gar nicht zu viel Unterscheidung machen, weil sonst auch wieder ein Ungerechtsbewusstsein da halt irgendwie auch gegeben wird, was natürlich auch zu Recht ist, weil es ist ja unfair, da halt eine politische Seite zu bevorzugen, sondern auch da zu sagen, klar, Lehrer haben da auch keine Meinung zu vertreten und das den Schülern beizubringen, sondern den Schülern halt klar die Fakten offen zu legen und denen beizubringen, welche Partei steht wofür, was bedeutet das Programm jeder einzelnen Partei für die Gesellschaft, für die Menschen und da auch ganz klar halt ihre Meinung, welche Partei sie gut finden, halt zurückzuhalten. Das war bei mir halt in der Schule auch so. Kein Lehrer hat darüber gesprochen, welche Partei er gut findet. Aber jeder Lehrer hat Menschlichkeit vertreten. Mhm. Und das eben. Und was ist da, hast du eine Idee, oder was ist da der Unterschied sozusagen? Weil, also in gewisser Weise könnte das ja überraschend sein, weil ja, ne, also politisches Symbol, religiöses Symbol in beiden Seiten drückst du ja eine Präferenz aus sozusagen. Nein, das finde ich halt nicht, weil ich sag mal so, wenn du ein religiöses Symbol trägst, kannst du aber auch noch eine Meinung von bis haben. Wenn du eine Partei halt vertrittst, dann hast du nicht ungefähr eine Meinung von bis. Also ich meine, es gibt halt auch ja Muslime oder Juden oder Christen generell auch bei der AfD. Und da finde ich mich manchmal, ja, das Parteiprogramm liest ihr jetzt nicht oder mit der Partei beschäftigt ihr euch nicht, gerade so Muslime, Juden oder andere. Wo ich mir denke, Parteiprogramm wohl nicht so aufmerksam gelesen oder finde ich schwierig. So, wo ich dann sage, das, und es gibt halt aber auch ganz klar eine Mehrheit, die sich dann auch wieder dagegen ausspricht. Die Mehrheit der gläubigen Muslime, Juden, Christen, die sich dann halt dagegen stellt. So, es muss halt nicht eine Religion mit einer Partei automatisch verbunden werden, weil das halt auch immer noch Ja, es können auch Menschen einer Religion angehören, die gar keiner Partei zugehörig sich fühlen. Also man muss da keine Verbindung ziehen in dem Sinne. Aber wenn halt eine Partei offen getragen wird, ein T-Shirt, dann weiß man, wer für welche Meinung der Lehrer steht. Ein religiöses Symbol heißt nicht, man weiß unbedingt, für welche Meinung der Lehrer jetzt steht oder die Lehrkraft. Also ich stelle die Fragen nur, um es besser zu verstehen, weil ich weiß gar nicht genau, ob ich deine Meinung teile oder nicht jetzt gerade. Ja. Ich muss kurz drüber nachdenken. Aber also es ist für mich ein interessanter Gedanke, weil man könnte ja auch sagen, religiöses Symbol vermittelt immer einen bestimmten Inhalt. Weil es gibt, also die meisten Religionen sind Buchreligionen, die größten zumindest. Und ich meine, das heißt theoretisch, wenn man so ein religiöses Symbol trägt, dass es mit dem Text verknüpft sozusagen. Also ich denke an die Analogie, politisches Symbol, Parteisymbol, Parteiprogramm und religiöses Symbol, Koran. Ja, aber wenn man zum Beispiel auch mit Christen sich zum Beispiel, ich komme aus einer sehr religiösen Familie, also die Seite meines Vaters halt viel in der Kirche vertreten, sehr katholisch, ich gar nicht in dem Sinne, aber jeder legt ja auch zum Beispiel eine Bibelstelle ganz anders aus. Und für manche sind einige Bibelstellen wichtiger als andere, also da ist ja auch eine ganz andere Bezug zu. Aber man vertritt das zwar in dem Sinne halt ja im Ganzen, aber man verurteilt ja auch einiges. Bei Parteien ist, finde ich, die Differenzierung nicht so unbedingt. Also man fühlt sich die Partei ja zugehörig, weil man mit dem größten Teil, mit dem Kontext d'accord geht. Weil man damit größtenteils ja einverstanden ist. Man wird ja nicht immer hundertprozentig übereinstimmen, aber man geht ja größtenteils damit irgendwie einher. Aber das finde ich interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, ich meine, also eigentlich, wenn eine Demokratie funktioniert, müsste doch eine Partei eine viel weniger dogmatische Organisation sein. Ne, weil, also ich meine, in gewisser Hinsicht, natürlich, man sortiert sich in Parteien, um verschiedene Meinungen zu repräsentieren, aber ich meine, die Idee hinter einem demokratischen System ist ja genau, dass verschiedene Leute mit schon unterschiedlichen Meinungen sich in einer Gruppe zusammenbündeln und das auch untereinander ausmachen und so weiter. Das kann man ja in der Schule auch machen. Das ja nicht. Ich finde halt aber, dass der Lehrer da eine moderierende und neutrale Funktion einzunehmen hat und dass man den Schülern ja halt alles über die Parteien eben beibringen soll, damit die sich eine eigene Meinung machen, damit die halt eben ihre Präferenzen finden und sich dadurch halt auch eine Meinung bilden oder eine Zugehörigkeit empfinden und da halt ein Diskurs unter den Schülern dann vielleicht anstößt, aber als Lehrkraft eben neutral zu sein hat. Ich finde aber, wenn man halt schon religiöses Symbol trägt, heißt das nicht automatisch, dass man jetzt, gerade wenn man die Religion aus dem Unterricht raushält, dass man da jetzt irgendwie offene Meinung vertritt. Ja, aber es hat ja im Allgemeinen, finde ich, Religion sollte ja nicht so ein Thema im Unterricht sein. Was ich aber halt meine, ist, dass Parteien, Politik halt ein Thema im Unterricht sind, weil das halt eben uns alle betrifft. Eine einzelne Religion betrifft nicht unbedingt alle in der Klasse, Politik betrifft aber alle in der Klasse. Und ein Lehrer kann keine neutrale Funktion mehr einnehmen, wenn er eine Partei offen trägt, weil seine Zugehörigkeit dann klar zu sehen ist, seine Meinung. Und dadurch kann man halt auch als Schüler eher sagen, ja, aber du hast doch der Gruppe mehr Recht gegeben in dem Diskurs, weil du halt der Partei eher zustimmst. Die Neutralität ist dann halt nicht mehr so gewahrt, auch den Schülern gegenüber. Ich versuche mal, ist der ein Unterschied dann vielleicht eine mögliche Position im Spektrum, das sozusagen ein religiöses Symbol ausdrücken könnte, wäre so etwas wie eine persönliche Präferenz, wie man selbst sein eigenes Leben gestalten möchte? Genau, genau. Wie man selber glaubt und das hat man nicht. Aber ein Parteisymbol ist eben immer dann, so soll es politisch laufen, genau, so soll unsere Gesellschaft aussehen. Das ist okay. Genau, das ist halt eben dieser Diskurs, den ich halt finde, der in der Schule definitiv im politischen Bereich geführt werden sollte. Wenn im religiösen Bereich, dann immer nur auf freiwilliger Basis, halt durch eine AG. Deswegen finde ich Religionsunterricht halt auch immer schwierig so, weil da halt auch immer nur sehr einseitig getätigte Meinung vertreten wird. Wenn dann halt es schon Religionsunterricht heißt, finde ich, dann sollten auch alle Religionen irgendwie auch mal zu Wort kommen. Ja, verstehe ich. Und wäre vielleicht noch... Also dann wäre ja vielleicht doch eine andere Grenze als dieses reine, das ist die richtige Religion als Aussage, sondern es wäre ja sozusagen dann schon die Grenze theoretisch, wenn man das im Vergleich zu politischen Symbolen mit einbezieht, wenn man sagt, sobald sowas wie ein Missionierungsgedanke oder so etwas wie ein Rezept oder ein Werben dafür oder so etwas. Genau, aber das, ich sag mal so, wie gesagt, das ist halt... das können ja Lehrkräfte außerhalb der Schule gern tragen, Parteisymbole, das ist ja ihr Privatleben. Aber ich finde, innerhalb des Unterrichts ist, finde ich, die Neutralität schon schwerer einzuhalten, wenn man sagt, man thematisiert Politik und auch, was die Parteien vertreten. Und dann versucht man, Diskurs unter den Schülern anzustoßen, damit sie ihre Ideen diskutieren. Aber man trägt jetzt halt ein Symbol von einer Partei. Und dann können die Schüler vielleicht auch das Gefühl haben, dass die Lehrkraft gar nicht mehr die neutrale Position einnimmt, Das ist ja halt unabhängig auch von Religion, sollte die Person natürlich neutral sein. Und das ist halt, wo ich sage, das könnte schwierig werden, wenn dann auf einmal dann ein Parteisymbol im Weg, so auf dem T-Shirt ist oder wo auch immer auf einer Tasche ist, dass diese Neutralität offensichtlich nicht mehr gegeben ist in diesem Diskurs. Und was ich aber halt eben gerade wichtig finde, dass halt eben auch, wie gesagt, auch bei religiösen Symbolen sollen die Lehrer natürlich ihre eigene Meinung zurückhalten, weil die Schüler ihre eigene Meinung bilden sollen. Mhm. Und das, finde ich, ist halt auch nicht mehr gegeben, wenn halt einfach nur ein Symbol da ist, weil dann sehen die Schüler, welche Partei die Lehrkraft vertritt und fühlen sich vielleicht dadurch halt auch anders gesehen, wenn sie eine andere politische Meinung vertreten. Ja. In dem politischen Diskurs, wie gesagt, Religion, finde ich, ist immer so ein Ding, das sollte halt Privatsache sein oder, wie gesagt, freiwilliger AG. Ja. Genau, aber politischer Diskurs, finde ich, sollte im Unterricht halt auch Teil sein, Raum sein, weil es wichtig ist, weil Politik uns alle was angeht. Wie gesagt, Religion eben nicht. Das ist eine Privateinstellung, Privatsache. Politik betrifft uns alle in diesem Land, auf dieser Welt. Aber das heißt, ein Fall, wo es dann interessant oder problematisch werden könnte, wäre dann, wenn eine Religion ganz strikt auch quasi politisch aktiv ist, oder? Also wenn ein zentraler Glaubenssatz einer Religion eine bestimmte Gesellschaftsordnung ist? Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das wäre sozusagen so eine Grauzone, wo man, ich meine, wenn man sich zu der Religion bekennt, dann bekennt man sich wahrscheinlich zu den zentralen Glaubenssätzen. Wenn jetzt eine Glaubenssätze eine politische Dimension haben. Ich sag jetzt mal gerade so. Ja. Es gibt momentan keine Partei, die eine Politik im Sinne einer Religion macht. Die CDU hat ihr Ziel nicht mehr verdient. Also die, was sie mit Füßen treten, Werte wie Nächstenliebe, indem sie halt Vorurteile schüren, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Und deswegen sehe ich halt auch gerade keine Partei, die irgendwie Politik im Sinne einer Religion macht. Ich glaube, genau, so. Das war aber nicht ganz meine Idee, glaube ich. Ich glaube, die Idee war ja, ich verstehe das, ja? Aber ich muss gerade selber überlegen, deswegen so, aber halt dieser Zusammenhang zwischen Partei und Religion ist halt nicht mehr so gegeben, finde ich. Das würde ich auch so sehen, aber was ich meinte, ist quasi nicht zwischen einer Partei und einer Religion, sondern zwischen Politik und Religion. Also wenn wir sagen, wir dürfen Parteisymbole nicht tragen, weil sie quasi immer eine konkrete Aussage darüber machen, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, sozusagen. Was ist, wenn eine Religion auch eine konkrete Aussage darüber macht, wie unsere Gesellschaft aussehen soll? Weißt du, was ich meine? Weil das ist dann ja in gewissem Sinne parallel. Oder ist da ein Unterschied? Aber ich sag mal, die meint immer für eine Religion zu sprechen, die kennen aber nicht jeden, der diese Religion ausübt. Ja. Und ich war so oft verreist, ich habe mit so vielen Menschen schon Kontakt gehabt, auch mit jungen Schülern von UNESCO, war ich schon in Tansania, ich war in Japan, ich war in Estland auf Konferenzen. Ich habe teilweise da halt wirklich in Japan große Konferenz gehabt mit Schülern, jeweils immer 4 Schüler aus einem Land, 30 oder 40 verschiedenen Ländern der Welt. Cool. Man kommt in so einen lockeren Diskurs und in so lockere Gespräche und da lernt man halt auch so viele unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen kennen und dadurch hat sich halt auch dieses Bild bei mir halt auch so gefestigt. Ein religiöser Sprecher spricht nie für alle. Okay. Und das ist halt eben, wo ich sage, selbst wenn das da vorgegeben wird, jeder Mensch in der Religion lebt es anders aus. Bei einer Partei ist halt immer, dass man größtenteils halt einfach übereinstimmt und den Rest, wo man nicht übereinstimmt, ja, den nimmt man halt als Kompromiss irgendwie. Das heißt, man trägt den Kurs viel weiter mit, viel sehr deutlicher auch mit, als jetzt jemand, der ein religiöses Symbol trägt. Weil der kann immer noch eine komplett andere Meinung haben als der Großteil. Es gibt ja so viele unterschiedliche Strömungen. Mhm. Bei den Christen ja allein schon. Wie viele Unterschiede? Es gibt die Fundamentalisten, es gibt die Freien. Etliche. Ja, es gibt Leute, die noch Kirchensteuer zahlen, aber seit 3 Jahren nicht mehr in der Kirche waren. Es gibt etliche und nicht mal jeder Christ. Also du kannst 5 Christen in einen Raum sperren, du wirst 7 Meinungen kriegen über 6 Themen. So. Also es ist... Selbst da wirst du ja nie eine übereinstimmende Meinung finden, weil jeder für sich lebt und halt eigene Überzeugung hat, eigene Werte, sie aber im Kontext der Religion ausübt. Mhm. Ist das quasi, also sind das 2 Unterschiede? Ich weiß nicht, ob ich beide rausgehört habe oder nicht. Also eine Sache ist auf jeden Fall, die Größe macht einen Unterschied, glaube ich. Also was heißt die Größe? Also es gibt einfach so viele Menschen, die Teil dieser Kategorie sind, dass es schwachsinnig ist zu sagen, du drückst damit das hier aus. Genau. Und ein anderer Aspekt könnte ja auch noch sein, so etwas wie, ich sag mal, auf, selbst wenn eine Religion bestimmte Glaubenssätze hat, die etwas über die Gesellschaft aussagen, ist sie nicht politisch tätig oder man ist selber nicht, man verschreibt sich nicht der politischen Tätigkeit, genau. Indem man das religiöse Symbol trägt. Genau. Das heißt, Das heißt, wie vielleicht eine weitere Eingrenzung, wo es dann problematisch ist, wo man die Grenze ziehen müsste, wäre vielleicht etwas, wenn es religiöse Bewegungen oder Aspekte einer Religion gibt, die dezidiert politisch tätig sind. Keine Ahnung, wenn man jetzt... Ja, ich weiß nicht genau. Müssten sie in Deutschland politisch tätig sein oder woanders? Ich weiß es nicht, aber wenn man jetzt irgendwie... Was ist eine... Es gibt keine... Gibt es eine christliche... Ja, Vatikan, ne? Das ist, schätze ich mal, der einzig religiös... christlich geführte Staat. Ja. Nicht genau. Ja. So, muslimische Staaten gibt es ein paar, die quasi. Ja, aber Vatikanstaat ist ja an sich generell einfach nur Vatikan. Ja, genau. Das Christentum hat einfach das abgegeben, hat nicht aufrechterhalten. Ja. Es ist ja in vielen Ländern, dass das Christentum ja irgendwie eine Rolle spielt, halt auch. Ja. Ich meine, selbst bei der Kanzlerin-Ernennung ist ja halt immer der Zusatz, so wahr mir Gott helfe, ist ja halt freiwillig. So, also man merkt ja schon, ob da irgendwie das mit drin spielt oder nicht, aber auch in der USA oder viele Länder sind ja christlich geprägt. Aber nicht alle Christen sind jetzt ja auch politisch aktiv. Ja, ja, das sind echt zu viele. Das, das heißt, es müsste sozusagen, wenn es ein Symbol wäre einer Strömung des Islam oder des Christentums oder sonst was, was dezidiert politische Arbeit leistet oder auf eine politische Umstrukturierung der Gesellschaft aus wäre, sozusagen, das wäre wieder eine Grenze. Genau. Dann wäre es analog zur Partei. Wo ich halt auch sagen würde, da muss man aber auch, wenn es halt im Lehrraum da irgendwie an der Schule halt merkt, dass es da Lehrer gibt, die das vertreten, dann sollte man mit den Lehrern reden, weil ich halt immer noch finde, es ist erstmal wichtig zu reden. Halt den Kontext zu klären, warum das jetzt vielleicht nicht so gern gesehen wird. Halt immer auf das Verständnis von gegenüber pochen, indem man bereit ist, halt aber auch selber als gutes Beispiel voranzugehen und als Direktor oder Direktorin halt auch mit den Lehrern dann in den Kontext zu gehen oder zu reden, in Diskurs zu gehen und zu sagen, wir hätten das gerne gar nicht hier, aus den und den Gründen, dass man es halt auch erklärt und dass man es verständlich macht. Und wenn die Lehrkraft sich dann dem halt widersetzt oder sich dagegen stellt, dann ist natürlich klar, dass das gar nicht geht. Klar. Aber an den menschlichen Verstand, in die Vernunft zu appellieren, finde ich, sollte immer der erste Schritt sein. Ja, genau. Also natürlich sind das zwei verschiedene Fragen, sozusagen, was will man zulassen, wie man die Regeln festsetzt und wie geht man damit um. Genau. Okay, aber ja, ich glaube, dann habe ich das verstanden. Das fand ich sehr interessant. Ich glaube, ich habe das auch selber ein bisschen... Ein paar Kriterien sind da aufgekommen, die ich so auch noch nicht für mich durchdacht hatte. Also es ist quasi die Idee, im Vergleich zum Politischen ist es eben für mich der interessante Vergleich. Solange es sozusagen möglicherweise nur ausgedrückt wird, eine persönliche Präferenz, wie man das in sein eigenes Leben führen möchte, ist es ein Symbol, was in der Schule getragen werden sollte, weil es eben Raum für, also es macht die Lehrer menschlich, es schafft Raum für Begegnung und es vermittelt auch genau das Bild von halt auch Vorbilder sein können und sowas, genau. Ja. Dass man sich nicht verstellen muss oder auch sowas. Und eine mögliche Grenze wäre halt, wenn es, also politische Aussagen gehören sozusagen nicht als Symbolik in der Schule dargestellt und das betrifft halt dann Parteisymbole oder potenziell religiöse Symbole, wenn sie eindeutig in dieser Form konnotiert sind. Genau, weil halt, wie gesagt, Religion ist Privatsache. So, es geht mich nichts an, was Lehrer und Lehrerin XY privat macht. Und Politik ist eigentlich nicht Privatsache. Es betrifft uns alle in jeder Lebenssituation, jeder Lebenslage. Es dringt in jeden Lebensbereich. Das ist ja schon ein gesellschaftliches Ding, mit dem man gar nicht entkommen kann und nicht sollte. Man sollte sich damit ja auch auseinandersetzen und beschäftigen. Und deswegen finde ich das halt schwierig, wenn man das im Unterricht halt irgendwie merkt, dass der Lehrer eine Präferenz hat, weil Lehrer ja auch eine gewisse Vorbildfunktion haben. Und da, finde ich, sollte halt auch die eigene Meinung dann halt eben zurückgenommen werden können. Ich setze eigentlich voraus, dass Lehrer das auch können, wenn sie halt Lehrkräfte sind. In der Interpretation der religiösen Symbole scheint das dann aber auch diese Sicht auf Religion vorauszusetzen. Genau. Also, es gibt ja auch religiöse Menschen, die sagen, Religion ist nicht Privatsache, sondern die halt Missionierung. Genau, aber das halt, es sollte halt immer eben aus dem Kontext des Unterrichts, finde ich, halt nichts oder keine Rolle spielen, so, sondern da es halt eben, finde ich, Privatsache sein soll, außer wenn man jetzt zum Beispiel in eine Kirche geht. Aber es ist halt auch... Es ist ja nur im schulischen Kontext. Genau. Wir haben immer noch Religionsfreiheit. Was dürfen Lehrer darstellen? Genau. Also ich finde, ja, klar dürfen Lehrer ihre Religion darstellen, sofern es halt kein Kontext im Unterricht ist oder kein Unterrichtsinhalt ist. Ja. Es ist ja eben ihr privates Leben und ich finde, da sollten sie sich auch nicht einschränken, wenn sie diesen Beruf machen möchten. So, keine Ahnung, jetzt die beste Lehrkraft überhaupt aus dem religiösen Kontext kommt, die halt alle Schüler gut behandelt. Wenn es sowas Utopisches halt, ne? Jetzt einfach mal, aber so, man verzichtet dann auf eine richtig gute Lehrkraft, einfach wegen dem religiösen Punkt, finde ich nicht gut. Mhm. Ich finde, es sollte halt eben jeder auch die Chance bekommen. Und das sollte halt auch als Spiegel der Gesellschaft dienen, dass Schüler gerade gezeigt bekommen, jeder bekommt hier die Chance. Es geht um Qualifikation. Es geht nicht um das, wie du aussiehst. Es geht nicht um das, was du glaubst. Es geht nicht, wo du herkommst. So, ne, Hautfarbe von bis, große, ne, groß, klein, dick, dünn. Scheißegal, es geht um deine Fähigkeiten, um deine Qualifikation. Das, was du erbringen kannst, darum geht es. Und nicht um dein Aussehen oder dein Hintergrund. Das sollte, finde ich, nie eine Rolle spielen, sondern immer allein die Qualifikation. Ja, genau. Sehr schön. Haben wir was nicht besprochen, was wir noch besprechen sollten? Nee. Fühlt sich gerade so an, als hätten wir es. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Schön. Dankeschön. Schön, dass du dich eingelassen hast. Ja, danke. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.